Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Bibliothekarin. Heute wieder mal auf dem Campus, man hört auch die Vögel im Hintergrund. Heute bei mir zu Gast, netterweise Julius. Und zwar ist er sozusagen der Jugendbotschafter gegen Doping. Und ja, frage ich dich erstmal, für welchen Verein und was machst du damit? Was heißt das? Also im Grunde genommen habe ich im letzten Jahr bei der Deutschen Sportjugend eine Ausbildung gemacht zum Jugendbotschafter Dopingprävention, so heißt der offizielle Titel. Und da ging es im Prinzip darum, das wurde geleitet vom Professor Gerhard Treutlein, der ist auch gerade momentan, was die Freiburger Dopingsache angeht, so einer von den Chefaufklärern und auch ein sehr bekannter Anti-Doping-Kämpfer in Deutschland. Es wurde von dem geleitet und da ging es im Prinzip darum, wie man verhindern kann, dass auch schon Jugendliche zu unerlaubten Maßnahmen greifen, eben aufgrund, dass sie ihre Leistung steigern wollen, weil sie an ihre körperlichen Grenzen geraten. Also ist das sozusagen nicht auch Jugendliche, sondern bereits im Jugendalter, dass man sozusagen da schon darauf achtet, dass Leute dann nicht später sozusagen in Versuchung geraten und sich dann Genau. mehr oder Also weniger illegal einen Vorteil im verschaffen? Prinzip spielt es nur auf die Jugendlichen an, weil den Erwachsenen sozusagen sowieso nicht mehr richtig zu helfen. Also diesen arbeiten eigenverantwortlich. Aber bei Jugendlichen, die lassen sich halt auch sehr leicht eventuell manipulieren von Trainern, von irgendwelchen Starathleten, die sie über YouTube oder sowas sehen oder auch durch Internetsachen. Die lassen sich sehr leicht manipulieren. Und da wollen wir halt eingreifen und sagen, das ist die falsche Richtung. Also die richtige Richtung sollte immer sein, dass man sich im Sport verbessert, aber mit legalen Maßnahmen eventuell mehr trainiert und so weiter, aber halt nicht zu unerlaubten Maßnahmen greift. Okay. Und wie genau bist du jetzt da hingekommen oder wie sieht deine Aufgabe auch aus? Was machst du sozusagen jetzt konkret? Also hingekommen bin ich über den DLV, weil ich im DLV-Jugendteam Also bin. der Deutsche Leichtathletikverband. Genau, Nur Deutscher für alle, die jetzt hier Leichtathletikverband. nicht groß in der Läuferszene unterwegs sind. Genau, über den Deutschen Leichtathletikverband bin ich da hingekommen und ich wollte eigentlich direkt beim Deutschen Leichtathletikverband die Ausbildung machen, die das auch immer anbieten. Da hatte ich aber leider keine Zeit, weil ich ein Spiel also in Lacrosse, ich spiele auch gleichzeitig Lacrosse und ich hatte ein Lacrosse-Spiel in Karlsruhe. Deshalb bin ich zu dem Seminar der Deutschen Sportjugend gegangen und so bin ich im Prinzip da hingekommen. Also das war mein Weg, den ich eingeschlagen habe. Und es hat dich auch irgendwie schon früher mal interessiert oder hattest du selber irgendwie eine Erfahrung, dass du jetzt daran gedacht hast, also dass sozusagen das ein bisschen mit dir resoniert hat oder also wie ist das Interesse zustande gekommen? Also selber Erfahrung hatte ich persönlich Gott sei Dank nie. Also das kam für mich auch irgendwie nie in Frage. Für mich war eigentlich von vornherein klar, dass auch wenn ich ganz erfolgreich war in meiner Sportart, dass ich nie damit mein Geld machen werde. War das Lacrosse oder war das damals noch Nee, die das war die Leichtathletik? Leichtathletik. Also Lacrosse habe ich erst angefangen, seitdem ich jetzt hier in Freiburg studiere. Aber bei der Leichtathletik war ich recht erfolgreich, aber es war schon einfach absehbar, dass ich damit, oder es war auch für mich persönlich klar, dass ich damit nicht mein Geld verdienen werde im späteren Leben. Und deshalb bin ich an die Sache eher, ja, entspannter hingegangen. Und wenn mal was nicht geklappt hat, natürlich war man frustriert, aber es ging halt weiter. Und es war für mich jetzt eine Sportart, die mir, oder auch immer noch, die mir ultra viel Spaß macht, aber die für mich einfach als Hobby zählt und nicht als Leistungshintergrund. Nur persönliches Interesse, was war deine Disziplin? Ich habe 400 Meter, 800 Meter und 400 Meter Hürden gemacht. Also Ja, das war okay. so zwischen Kurz- und Mittelstrecke immer unterwegs. Also für mich bist du da immer noch ein Sprinter, Ja. sorry. Es ist alles kurz für mich. Okay, interessant. Genau. Und was Doping angeht, habe ich mich eigentlich schon, also ich habe früher mit meinem Opa immer Tour de France geguckt. Und ja, das ist ja weitaus bekannt, dass die Tour de France da sehr hoch im Kurs steht oder im Speziellen die Radsportler. Und es hat mich einfach tierisch interessiert. Also gerade wie das auch funktioniert, wie man seinen Körper beeinflussen kann, positiv. Also mich hat es jetzt in dem Sinne interessiert, wie geht es überhaupt im Körper? Also ich fand es jetzt nicht interessant, dass Leute das machen, sondern wie kann man seinen Körper beeinflussen und den steigern oder die Leistung steigern. Und das fand ich interessant. Im Prinzip bin ich dadurch hingekommen. Und dann gab es ja immer wieder so kleinere Dopingfälle. Klar, im Radsport immer größer, aber auch die Leichtathletik muss sich, was Doping angeht, nicht verstecken. Die immer öfters wieder Dopingfälle hat. Gerade also als Beispiel von den momentan 10 schnellst gemessenen Zeiten über 100 Meter aller Zeiten waren 9 Leute davon gedopt und der schnellste ist nicht gedopt gewesen. Der ist jetzt noch unterwegs, der Usain Bolt. Aber der Platz 2 bis 10 in der ewigen Bestenliste, die waren alle gedopt. Und die Leichtathletik muss ich weiß Gott nicht verstecken, die ist da ganz hoch dabei. Kann sich selber an die Nase fassen, ja, sozusagen. Genau. Und also man sieht es ja auch gerade jetzt durch bei der ARD wurde ja im letzten Jahr durch den Hajo Seppelt eine Dokumentation ausgestrahlt, Geheimsache Doping, die jetzt auch irgendeinen, ich glaube, einen Herbert Award oder sowas gekriegt hat, auf jeden Fall einen ziemlich hohen Preis. Der Herbert Award zur Erklärung ist so die höchste Leistung, die man im Sportjournalismus bekommen kann, die höchste Auszeichnung in Deutschland. Und ja, dadurch wurde es halt auch sehr ans Licht gerückt und jetzt durch den neuen Weltverbandpräsidenten Sebastian Coe wollen die, glaube ich, auch einiges aufrollen. In also der Leichtathletik? In der Leichtathletik speziell. Also der alte Weltverbandspräsident Lamine Diack hieß der. Der kam, glaube ich, aus dem Senegal. Das ist bekannt, dass der also sehr korrupt war und halt auch, ja, der Hajo Seppelt behauptet, auch Olympiasiege verkauft hat, dadurch, dass er Dopingproben hat verschwinden lassen. Und ja, mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Das bin ich mal gespannt. Ist das jetzt auch sozusagen im Zuge dessen, dass diese Seminare angeboten werden, dass sozusagen in der Leichtathletik in Anführungszeichen aufgeräumt bzw. präventiv gearbeitet werden soll? Oder ist das einfach unabhängig auch vom deutschen Verband sozusagen? Ich glaube, das ist, also ganz sicher weiß ich das jetzt natürlich nicht, aber ich glaube, also das ist eine einmalige Sache. Das gibt es, soweit ich weiß, nur in Deutschland. Also im Speziellen vom Leichtathletikverband, von größeren Verbänden wie der Deutschen Sportjugend gibt es das auch in anderen Ländern. Mhm. Aber soweit ich weiß, gibt es die Anti-Doping-Botschafter nur in Deutschland, weil der Deutsche Leichtathletikverband auch der größte Leichtathletikverband der Welt ist. Und persönlich glaube ich auch, dass sie das eher präventiv machen, um die Leute darauf hinzuweisen, weil das ist natürlich ein Thema, das eigentlich fast täglich durch die Presse geht und auch gerade junge Sportler, wenn ihre Idole dann erwischt werden, sich auch dafür interessieren. Und die Leichtathletik geht jetzt, glaube ich, nicht sofort, also aus meiner Sicht jetzt als Repräsentant des Jugendteams, dass das Doping in Deutschland so präsent ist, dass man da unbedingt was dagegen unternehmen muss, sondern einfach, um auch die Jugendlichen darauf hinzuweisen. Auch für die Zukunft das so zu belassen. Ja. Wie sieht es denn aus, so eine Ausbildung, wenn du da, also wie lange ging das? Du meintest jetzt, du hattest keine Zeit für die Ausbildung beim DLV, aber fürs Jugendteam ist die dann weniger intensiv, weniger lang? Genau, wie sieht so eine Ausbildung aus? Die Ausbildung geht im Prinzip nur eine Woche. Und also gerade bei der Deutschen Sportjugend legt man sehr viel Wert auf Kommunikation. Also auch so Diskussion, genau, pro, kontra, Doping. Also da muss man sich dann auch mal für Doping aussprechen, um sich mal in die Lage reinzuversetzen, wie denn Leute so agieren könnten oder was denn ihre Motivation sein könnte. Aber eben dann auch wieder auf die schöne Seite, auf die grüne Seite, in dem Sinn, dass man sich halt gegen Doping aussprechen muss. Beim Deutschen Leichtathletikverband macht man das ein bisschen anders. Da ist das eher, also geht es Richtung Medizin, ist sehr medizinisch veranlagt, indem man halt auch sagt, das und das die Medikament. Die körperlichen Nachteile dann zum Beispiel. Genau, und das und das Medikament beeinflusst das und das im Körper und das könnte eventuell das steigern und so weiter. Und eben auch gerade als Präventivmaßnahme hatten wir jetzt letztes Jahr auf dem Seminar des Deutschen Leichtathletikverbandes ein Video gemacht, wo man das 10 Minuten dauert, wie das darüber abhält, wie eine Dopingprobe abläuft und um eben auch die Jugendlichen darauf vorzubereiten. Also ihr jetzt als Jugendrepräsentanten oder Berater oder Botschafter würdet dann auch so ein Video zeigen zum Beispiel? Oder? Genau, wir haben das Video selber gedreht. Ah, okay. Genau, und wie eine Dopingprobe korrektermaßen abläuft, wie man sich verhalten soll. Damit man auch weiß, bin ich jetzt überhaupt hier in einem richtig seriösen Test sozusagen oder also, lassen die mich jetzt nicht den Sticker nochmal doppelt gegenchecken, dass das auch wirklich meine Nummer ist? Könnten die Proben vertauscht haben? Genau, eben auch, wie die Abläufe funktionieren, dass man auch wirklich komplett alles selber richtig macht, weil im Endeffekt muss man eigenverantwortlich auch wieder seine Unterschrift drunter setzen und dann hat man auch die Konsequenzen zu tragen. Und es geht im Prinzip darum, einfach den Jugendlichen zu zeigen, wie funktioniert eine Dopingprobe und wie muss ich mich dabei verhalten, wenn es soweit ist. Also du sagst jetzt, du hast jetzt über dieses Video geredet und die Ausbildung, dass ihr da sozusagen verschiedene Meinungen beleuchtet habt. Wie sieht es denn aus? Haltet ihr da Seminare für Leute richtig, für ganze Trainingsgruppen? Oder ist das eher so auf persönlicher Basis sozusagen jetzt in deinem Team, dass du da mit Leuten besser darüber reden kannst oder qualifizierter reden kannst? Oder ist das wirklich so eine Festveranstaltung? Jetzt ein Trainer sagt hier, meine Fußballjungs. Ich will dir mal den Kopf waschen, das ist eigentlich Kopf waschen, aber ich will die mal ein bisschen schulen. Komm doch mal zu mir, mach das doch mal. Also so direkt Leute auf einen zugehen, das gibt es eigentlich nicht. Was man jetzt beim Leichtathletikverband macht, ist, dass man auf zum Beispiel die deutschen Jugendmeisterschaften geht. Da werden wir jetzt auch wieder in Dortmund präsent sein für die deutschen Jugendhallenmeisterschaften und im Sommer in Mönchengladbach für die deutschen Jugendmeisterschaften. Und da haben die Jugendbotschafter dann einen eigenen Stand, wo sie dann auch interaktiv mit den Athleten, die an den Stand kommen, darüber reden, über das Thema und sie auch über das Thema informieren. Und dann im Speziellen gibt es noch vom Deutschen Leichtathletikverband im Rahmen der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften der Erwachsenen, gibt es dann immer noch ein DLV-Jugendlager und da war das Jugendteam jetzt letztes Jahr zu Gast und hat eben den Film zum Beispiel vorgestellt. Also wir gehen dann direkt auch auf die Spitzenathleten zu oder eben dann auf die Jugendlichen, die dann schon im Kader sind und sprechen die da über das Thema auch, sprechen die an. Okay. Ja. Ah, interessant. Und hast du jetzt selber schon welche mitgemacht oder ist jetzt nächstes Jahr dein erstes Jahr auf so einem Stand? Genau, also im Prinzip Seminare selber habe ich jetzt nicht gemacht. Also ich habe zufälligerweise noch einen Kollegen, der jetzt mit mir Lacrosse spielt, der spielt in der deutschen Lacrosse-Nationalmannschaft. Und der hat mir auch erzählt, wie sie halt vom Lacrosse darüber unterrichtet wurden. Und ich habe persönlich jetzt auch diverse Unterlagen noch daheim und habe ihn dann mit den Unterlagen auch noch ausgestattet und ein paar Sachen erklärt, weil er sich einfach auch dafür interessiert also hat. Also da war es einfach Zufall, dass halt ein persönlicher Kontakt dich auch darauf angesprochen hat. Ja, und auch gerade in meiner Mannschaft oder auch in meinem Verein zu Hause, in meinem Leichtathletikverein, kommt es dann auch mal vor, dass die Leute einen ansprechen und fragen, ja, wie sieht das eigentlich aus, wie läuft das ab und wie ist auch deine Meinung dazu? Also sie fragen mich auch explizit nach meiner Meinung und so bin ich im Prinzip aktiv. Die Möglichkeit wäre auch noch, Seminare zu halten. Da muss ich jetzt halt noch gucken, wie ich das in meinen Zeitplan reinpacken kann. Aber das wäre sicher auch interessant und ich glaube, das ist auch nach wie vor ein Thema, das Leute sehr interessiert. Ja, total. Ja. Natürlich, also der damit so ein bisschen zu tun hat, so hat es mich ja jetzt auch interessiert sozusagen. Okay, also das war jetzt so ein bisschen zu dem, was du machst. Also in der Zukunft möchtest du dann auch, überlegst du dir eventuell Seminare zu geben, wenn es dann mit dem Medizinstudium zeitlich vereinbar ist? Genau, also jetzt nicht nur auch mit dem Medizinstudium vereinbar, ein weiterer Aspekt, den ich mir einfach überlegt habe, ist, wenn ich schon sage, dass ich Medizinstudent bin, dann sollte ich auch ein bisschen eine Ahnung haben von dem, über was ich erzähle in der Doping-Sache. Und da war ich jetzt einfach in den ersten zwei Semestern fachlich noch nicht so weit, dass ich darüber auch genauere Auskünfte hätte geben können. Und jetzt im Laufe der Zeit fühle ich mich natürlich dann immer mehr in der Lage, darüber auch dann fachliche Auskünfte zu geben. Weil gerade Leute, die sich für so eine Sache interessieren, interessieren sich dann auch meistens für den medizinischen Aspekt und wollen da die Sache genauer beleuchtet haben. Wie das funktioniert. Genau. Okay. Ah, spannend. Denkst du willst auch später sowas in die Richtung Sportmedizin machen oder ist das jetzt erstmal nur Spiel und Spaß bei der Sache? Also es interessiert mich natürlich tierisch. Also ich meine, wir sind hier auch an einem geschichtsträchtigen Ort an der Universität Freiburg, ja. wenn man an die alte Zeit beim Dr. Klümper zurückdenkt. Es interessiert mich tierisch, die Sache. Ich habe auch schon mal ein Praktikum am Olympiastützpunkt in Heidelberg gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, wir sind jetzt im dritten Semester und ich bin noch vollkommen offen im Prinzip für alle Sachen. Also das ist im Prinzip bestimmt ein Aspekt, den ich gerne machen würde, aber ich glaube, es gibt auch noch viele andere Richtungen, die mich noch interessieren können in der Medizin. Okay, also bist du noch nicht festgelegt? Nee, noch nicht. Das ist einfach eine interessante Sache. Genau. Anscheinend interessiert dich ja auch, wie der Körper funktioniert, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier. Genau, exakt. Na gut. Ja. Drücke ich dir jedenfalls die Daumen damit. Und obwohl, eine Sache habe ich noch. Ja. Gibt es denn noch irgendwie schon, also klar, die Leute fragen sich, weil es sie interessiert, gab es da schon so den einen oder anderen, sage ich mal, den, na gut, du überzeugen konntest, das jetzt blöd an, weil die meisten Leute wissen ja, was richtig, was falsch ist meistens, aber Hast du sozusagen schon so eine persönliche Geschichte, wo du dachtest, ah doch, das kann ich als Erfolg sozusagen für diese Ausbildung verbuchen? Das kommt öfters vor, also dass Leute einfach so einen Aha-Moment haben, weil sie einfach ja, schlecht informiert sind. Ich meine, ich war davor, hatte ich so die Basics im Kopf, aber mehr halt auch nicht. Und gerade auf den deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften kam das dann öfters vor, dass es so einen Aha-Moment gab von den Athleten, die dann gedacht haben, oh, okay, das sollte ich dann wohl besser nicht machen oder solche Sachen. Also das sind auch manchmal ganz kleine Sachen einfach, die einfach... Die jetzt, noch nicht so klar waren. Die generell erlaubt sind, also im normalen Alltag, aber die einfach unmittelbar vorm Wettkampf verboten sind. Zum Beispiel, also habe ich so im Kopf, dass einfach ganz normal Schmerzmittel, wie zum Beispiel Diclofenac, ist im Wettkampf eigentlich verboten. Mhm. Also während im Alltag ist das kein Problem, kann man das nehmen, kein Stress, aber im Wettkampf darf man das nicht nehmen. Da ist das eine verbotene Substanz. Und war mir auch nicht klar, aber ich nehme halt auch keine Schmerzmittel. Genau. Und so. Also und solche kleine Sachen, wo die Leute dann denken, oh, okay, da muss ich also doch aufpassen, das habe ich gar nicht gewusst. Und da gibt es glücklicherweise von der NADA, also von der Nationalen Anti-Doping-Agentur, gibt es auch so schöne Karten im A6-Format, wo einmal eine weiße Seite drauf ist, was erlaubt ist, wann, also vor dem Wettkampf generell oder einfach nur, oder auch während dem Wettkampf, was erlaubt ist und andersrum auch, was nicht erlaubt ist, generell vor dem Wettkampf oder im Wettkampf. Und das ist immer so, das heißt, nennt sich Pocket Card und da kann man dann auch immer schnell drauf gucken und dann sehen, oh, da sollte ich vielleicht aufpassen. Okay, wissen die meisten Ärzte, sind die ausgebildet, wenn man jetzt, sage ich mal, Sportler ist, zum Arzt geht, was weiß ich, schlimme Erkältung, irgendwas, wenn man irgendein Präparat kriegt, muss man da die explizit darauf ansprechen oder? Na das, gut. Das hängt, glaube ich, vom Arzt ab. Also ich persönlich hatte schon mal das Erlebnis, dass ich beim Arzt war, weil ich Leistungsprobleme hatte. Und es war noch zu meiner erfolgreichen Zeit. Und dann hat der Arzt mich gefragt, ob ich mal in eine Dopingkontrolle reinkomme. Und dann habe ich gemeint, könnte unter Umständen passieren. Hat er gemeint, okay, dann dürfen wir das leider nicht nehmen. Also es ist sehr vom Arzt abhängig. Also deshalb würde ich auch empfehlen, wenn man solche Sachen Fragen hat, guckt mal am besten auf die Homepage von der NADA. Die haben sogar eine eigene App, wo man sich solche Sachen nachgucken kann. Oder man fragt den Arzt, in dem Fall dann am besten den Orthopäden oder einen Sportmediziner, der auch in solchen Sachen dann wirklich Ahnung hat oder sich, was viel wichtiger ist, für so eine Sache interessiert und deshalb auch da ein bisschen in der Materie drin ist. Okay. Und interessant, okay. Ja, ich denke jetzt gerade selber drüber nach. Ich habe auch schon, gut. Ja, man muss sich da auch selber dann wahrscheinlich auch informieren, weil... Ja, man kann nicht erwarten, dass da jeder Hausarzt da jedes Mittel auf der Dopingliste verwendet. Das ändert sich ja auch von Jahr zu Jahr, ne? Kennt. Stimmt. Und was sind da noch so andere Sachen außer Schmerzmittel? Jetzt, weil du das noch meinst mit den Aha-Effekten. Also zum Beispiel, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Zum Beispiel Marihuana ist während dem Wettkampf verboten, aber vor dem Wettkampf eigentlich kein Problem in der Leichtathletik, soweit ich das in Erinnerung habe. Und Insulin ist auch ein großes Problem. Also das habe ich persönlich auch nicht gedacht. Genau. Also wenn jetzt jemand Diabetiker ist und es angemeldet ist, dann ist es vollkommen okay. Das ist genau das gleiche Problem wie bei Asthma-Sprays. Also gerade die Radfahrer sind zufällig alle Asthmatiker. Also und die haben das auch alle vom Arzt bescheinigt, weil das einfach also für die Lunge förderlich ist, wenn man sich ein Asthma-Spray vor dem Wettkampf ein, zwei Stöße nimmt, dann hat man einfach ein höheres Leistungsvermögen und komischerweise sind die Radfahrer alle Asthmatiker, also gerade so bei Asthma-Sprays ist noch auch noch Nachholbedarf, also das war auch zu meiner aktiven Zeit noch so, dass vor dem Wettkampf hat er sich links neben mir noch kurz ein Asthma-Spray reingezogen, ich will dem jetzt nichts vorwerfen, ich weiß nicht, ob der wirklich Asthma hatte, aber es war halt schon irgendwie komisch zu sehen, dass sich jemand direkt vor dem Wettkampf noch den Asthma-Spray an den Mund setzt und dann das Rennen und gewinnt. Und da so eine persönliche Bestzeit hinlegt. Ja, oder das Rennen halt gewinnt vor allem und dann fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen verarscht, aber ich will dem nichts vorwerfen, ich weiß nicht, ob der wirklich Asthma hat oder auch nicht. Ist natürlich nur, da kommt immer der Grundgedanke hoch, hä, was ist das jetzt bitte? Wie sieht es denn aus? Also gut, du meinst jetzt noch Insulin. Warum? Weil Insulin ist ja eher... Das weiß ich jetzt gar nicht. Steigert man damit einfach die Glukoseaufnahme natürlich in die Zellen und... Also wir sind jetzt hier noch im dritten Semester, wir sind jetzt hier nur am Theoretisieren. Ich weiß es persönlich jetzt gar nicht. Also da gab es auf jeden Fall einen Grund, den kann ich jetzt leider aber nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, das war auch noch dabei, wo ich mich auch ein bisschen gewundert habe. So, weil ich habe, also da vom Deutschen Leichtathletikverband gibt es auch so ein Medikamentenquiz, wo man dann eben die Medikamente der entsprechenden Situation zuordnen kann. Also ist erlaubt, ist nicht erlaubt oder ist generell erlaubt. Und eben Insulin habe ich eigentlich gedacht, ja gut, wenn man Diabetiker ist, dann muss man sich Insulin spritzen. Aber anscheinend gibt es auch Leute, die Insulin als Doping benutzen. Mhm. Aber in welcher Weise das jetzt funktionell wirksam ist, weiß ich jetzt leider nicht. Okay, ja. Müssen wir mal ein bisschen Nachforschung betreiben und dann das nächste Mal interviewe ich einen Chemiker oder Biochemiker, ja. Der erzählt mir das dann. Nee, und wie ist es? Ich weiß, damals bei mir gab es immer noch die Geschichte mit zu viel Koffein trinken, dass man dort auch theoretisch, also weiß nicht, da hat sich wohl irgendjemand mehrere Dosen Red Bull oder was reingezogen, was ja eh schon sich an sich schlecht sich anhört. Aber das war immer so die, naja, wie soll man sagen, das Gerücht, dass der dann sozusagen Doping positiv getestet wurde wegen diesem vielen Koffein. Das hängt auch von der Disziplin ab. Also bei der Leichtathletik, ich weiß jetzt nicht genau, aber zum Beispiel gerade, wo man eine ruhige Hand braucht, beim Schießen oder sowas. Oder, na gut, dann ist ja eh doof für einen selber, wenn man das machen würde. Genau, aber es gibt dann Nachteil. Unterschiedliche Disziplinen, wo einfach Koffein dann verboten ist. Ah, okay. Das ist eben genauso, wie man beim Schießen keine Beruhigungsmittel oder so. Beta-Blocker sind beim Schießen verboten. Deswegen, die werden dann in anderen Sportarten vielleicht weniger wichtig. Genau, die sind in anderen Sportarten im Prinzip egal, aber beim Schießen sind die verboten, weil man halt ruhig wird, eine ruhige Hand kriegt und dadurch besser trifft. Also das ist dann auch noch sehr disziplinabhängig. Manche Sachen sind in der Disziplin erlaubt, manche überhaupt nicht. Also da muss man dann auch wieder individuell auf die Disziplin eingehen. Und meistens hatte jeder Disziplin-Weltverband seine eigene Agenda, was sie erlauben und was nicht. Also ist dann auch nochmal abhängig, weil du jetzt gerade sagst, Weltverband, dann noch die Disziplin, die verschiedenen Sportarten haben ihre eigenen Listen sozusagen. Ist dann auch nochmal ein Unterschied von Land zu Land vermerkbar? Sozusagen ist in Deutschland vielleicht was nicht erlaubt oder erlaubt, was zum Beispiel jetzt in Amerika okay wäre? Also meines Wissens nicht. Das einzige Problem, was wir haben, ist, dass die Dopingkontrollen werden in der Regel von der Nationalen Anti-Doping-Agentur durchgeführt. Und die ist in Deutschland sehr konsequent und in anderen Ländern, jetzt vor allem in Osteuropa, ist sie eher inkonsequent. Jetzt hier Russland, zum Beispiel. Genau, und da ist eher das Problem, dass die Dopingkontrollen vom nationalen Verband durchgeführt werden und daher nicht eine einheitliche Transparenz vorhanden ist, eben was die Sauberkeit von Sportlern angeht. Und da ist noch das größere Problem, aber das ist auch ein Problem, das sich einfach nicht beheben lässt, weil naja, wenn ein Land zum Beispiel einem anderen Land zugeschrieben wäre, wenn das sozusagen mit Größe aufgeteilt wäre, das ist ein Land in der und der Größenordnung, wird getauscht mit dem und dem Land, die müssen sozusagen einander die Dopingkontrollen durchführen. So ein bisschen so, wenn man sagt, okay, wir haben hier einen Kuchen, ich teile und du suchst dir das Stück aus. So ein bisschen in der Mentalität mäßig. Ein enormer logistischer Aufwand und das größere Problem ist vor allem noch, dass gerade Dopingkontrollen werden ja unangemeldet. Jetzt kommt hier gerade der Rettungshubschrauber. Ja. Und da ist er vorbei und jemand ist gerettet, super. Dopingkontrollen werden ja auch unangemeldet durchgeführt. Also es kann durchaus sein, dass der Kontrolleur um 2 Uhr nachts bei dir klingelt und sagt, so, ich hätte jetzt gerade eine Urinprobe. Und das glaube ich, dass es mit so Tauschen von Verbänden nicht möglich ist. Das ist dann schwierig. Genau, weil da müssten die Leute dauerhaft in dem Land wohnen und das ist, glaube ich, logistisch einfach nicht umsetzbar. Und da ist auch, jetzt sagen wir mal so, die Brisanz von der Sache ist natürlich hoch, aber ist es wirklich so wichtig, dass man Sport kontrolliert und so viel Geld reinsteckt und das dann bei anderen Sachen vernachlässigt, ist dann halt wieder die andere Frage. Das stimmt auch. Ja. Das ist natürlich schwierig moralisch, dann wie man auch, also Stellenwert vom Sport beziehungsweise vom fairen Sport vor allen Dingen, weil es ist ja schon so eine Repräsentanz für das Land und ich meine, siehe Kalter Krieg, Ostblock gegen die westlichen Mächte und da war ja immer, also das war ja nur eine Art des Kämpfens sozusagen damals und zeigen, wer jetzt der Bessere ist. Ja, vor allem in der Zeit ging es noch darum, wer wirklich besser dopen kann. Also zu der Zeit ging es wirklich, also im Ostblock wie im Westen, da ging es drunter und drüber, was Doping anging. Also da muss sich, wie gesagt, die BRD auch nicht vor der DDR verstecken, denen sie da immer den schwarzen Peter zuschieben. Das gab es hier genauso wie drüben. Mhm. Na gut, und dann ist halt die Frage, wie macht man es heute oder welche Länder haben vielleicht immer noch diesen gleichen, also dieses Gedankengut sozusagen, beziehungsweise diese Kultur, diese Doping-Kultur dann, die anscheinend jetzt mit Russland rausgekommen ist. Da gibt es wohl auch eine gute Doku auf YouTube zu finden. Hat mir gerade ein anderer Sportlerkumpel erzählt. und da, ja, die Kontrolleure, also das ist halt vom Staat her sozusagen, wird so gesagt in der Dokumentation, eigentlich erwünscht. Also wenn du da nicht dopst, dann kommst du da auch nirgendwo hin im Sport. Ja. Nee, also es ist einfach ein generelles Problem der Kulturen, würde ich sagen. Also manche Länder sind da auch einfach ein bisschen lockerer drauf. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht komplette Länder über einen Kamm schert, weil es in jedem Land gibt's Leute, die den Sport sauber machen wollen und volles Herzblut und volles Engagement darin reinstecken. Und dann gibt es Leute, die den Sport machen wollen, aber halt besser machen wollen wie andere und dadurch zu unerlaubten Mitteln greifen. Und ich finde, also es ist schwer, man hört auch zurzeit immer Russland, die dopen wie die Wilden. Es ist, anscheinend stimmt's. Aber man kann nicht alle über einen Kamm schauen. Die Frage ist auch, auf welchem Level und so weiter und wie viel Druck ist wo dahinter. Da kenne ich mich auch zu schlecht dabei aus, um da richtig urteilen zu können. So, jetzt noch eine Frage, weil du jetzt auch meintest mit dem der Kultur so weiter, sozusagen, dass bestimmte Kulturen eher dahin neigen oder jetzt auch nicht Kultur sozusagen auf Land spezifisch gesehen, sondern vielleicht auch Kultur vom Sport her gesehen, weil du vorhin auch meintest, na gut, Jugendliche sind vielleicht leichter beeinflussbar im Falle von Doping und so weiter. Ja, gibt es denn, habt ihr bei euren sozusagen, wie soll man sagen, Schulungen bestimmte Gefahrengruppen, also natürlich Jugendliche jetzt generell, aber wurde da jemand Bestimmtes sozusagen, der Gefahr läuft? Ich meine, wenn zum Beispiel, woran ich jetzt denke, wenn man damit mal später seinen Lebensunterhalt finanzieren will, ist halt ein größerer Druck drauf, dass man besser ist und so. Gibt es da bestimmte Sportarten, wo das eher so ist? Also generell würde ich sagen, es gibt bestimmte Gefahrenpotenziale. Also es gibt so Profile, wo man sieht, der könnte abrutschen. Und gerade bei der deutschen Sportjugend ist der erste Schritt zum Doping ist schon der Griff zu Nahrungsergänzungsmitteln. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt ins Wasser eine Vitamintablette reinwirft, das sehen die eigentlich schon ungern. Und gerade so Gefahrenpotenzial haben so Leute, die einfach eine Verletzung hatten, sehr zurückgeworfen sind und dann aber wieder zurückkommen wollen und es irgendwie nicht schaffen, nochmal auf den Stand zu kommen, wie sie früher schon mal waren. Und denken sich, das gibt's doch gar nicht. Ich bin doch noch der genau gleiche Mensch. Und dann eben, gerade wenn sie ihren Lebensunterhalt verdienen, zu unerlaubten Mitteln greifen. Oder auch Leute, die dann sehen, wie ihnen die Konkurrenz plötzlich davonrennt, obwohl sie eigentlich... Die sie vorher mal geschlagen haben. Genau. Und dann denken, das kann doch nicht sein. Also irgendwie, irgendwas muss ich jetzt machen. Und dann eben auch wieder zu unerlaubten Mitteln greifen. Also da gibt es so ganz speziell abgesteckte Profile von Personen in ihrem Lebenslauf, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, die einfach ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für Doping haben. Und erhöhtes, genau darauf wollte ich nämlich hinaus, ich war jetzt sehr umständlich in meiner Beschreibung. Also diese Gefahrenprofile, wie du sie so schön betitelt hast, sind dann also auch Verletzungen. Und was habt ihr noch so besprochen? Also das waren jetzt die zwei, die ich in Erinnerung hatte. Also eben gerade Verletzungen oder was auch sehr viel beeinflussen kann, ist einfach familiäres Umfeld. Okay, wo wenn, es dann wenn okay der Druck, ist. Wenn der Druck von den Eltern kommt, hey, warum lieferst du nicht mehr so wie vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren hast du noch alles abgesahnt und jetzt hängst du im hinteren Mittelfeld, das kann nicht sein. Also eben, dass auch Druck von Familien oder auch von Freunden, von Mannschaftskollegen kommt, das kann natürlich auch noch ein weiteres Gefahrenpotenzial sein. Okay. Macht ihr denn auch irgendwas sozusagen in dem Seminar oder in dieser Schulung dahingehend als sozusagen anderer Ausgleich sozusagen? Also anderer Ausgleich hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schwammig an, weil du hast ja erwähnt, also sozusagen, wenn der Druck so hoch ist und so weiter, beziehungsweise, ich meine, man identifiziert sich ja dann auch darüber und man muss ja, aus irgendeinem Grund will man wieder genau dahin, wo man mal war oder, also in dem Falle jetzt, oder wieder an die Spitze. Gibt es denn da dann sozusagen Argumente, die ihr gesammelt habt in euren in eurer Wochenausbildung sozusagen, dagegen, also, oder nicht dagegen, oder ich weiß nicht, dass man halt mehr trainieren soll oder dann andere Sachen ausprobieren soll oder vielleicht den Sport nicht so ernst nehmen soll oder was kann man so jemandem sagen, weil das ist ja schon eine große Sache im Leben von jemandem, wo der Sport wirklich ganz vorne Top-Priorität hat und für die Familie dann vielleicht auch in dem einen Fall, den du erwähnt hast. Also bei solchen Leuten ist es ganz schwierig, weil wenn man jetzt als Jugendbotschafter so eine Person anspricht, dann ist es meistens das erste Mal, dass man mit der Person irgendwie was zu tun hat. Und dann ist natürlich ein normaler Mensch vertraut immer den Leuten, die ihm am nächsten sind. Und wenn ich jetzt jemand sage, hey, Doping ist nicht gut, und sein komplettes Umfeld sagt, oh, ich finde es richtig cool, was du da machst, dann wird es dem... Ja, Dopen werden sie nicht cool finden, nein, aber wahrscheinlich aber die Leistung, die er dadurch bringt. Aber das wird ihm dann egal sein, was ich ihm sage, weil der Athlet hat seinen Erfolg, hat seine Anerkennung im Umfeld. Also es ist ganz schwierig, den Athleten anzusprechen. Wichtig im Prinzip wäre es, wenn eine Person in seinem Vertrauensumfeld auf ihn zugehen würde und sagen, hey, das finde ich jetzt gerade nicht so cool, oder da solltest du vielleicht auch ein bisschen aufpassen, weil ich meine, erstens, Doping ist kein Kavaliersdelikt und zweitens, medikamentöse Beeinflussung des Körpers ist nie was Gutes für den Körper. Gerade im Sinne vom Doping, weil der Körper ist dafür ausgerichtet, dass er perfekt funktioniert, und durch Eingabe von Medikamenten beeinflusst man den und du verschiebst das Gleichgewicht im Körper dahingehend, dass man vielleicht erfolgreicher wird, aber man denkt gar nicht über die negativen Konsequenzen nach, weil man so engstirnig ist und denkt, ja, ich muss jetzt wieder besser werden. Also weil du das jetzt gerade nochmal meintest mit dem engen Personenkreis und so, also denkst du, eure Stände bei den verschiedenen Wettkämpfen, bei den DM, den deutschen Meisterschaften und so weiter, ist das, glaube ich, eher dafür dann sozusagen die Aufmerksamkeit darauf zu lenken? Und also so auf Englisch würde man jetzt so sagen, Awareness zu schaffen, oder dann halt auch für die einzelnen Personen einfach, wenn da Interesse besteht. Also definitiv. Also es geht einfach erstmal darum, dass man auch auf das Thema aufmerksam macht, weil die meisten Leute denken, ach, Doping, das ist so weit weg, damit habe ich doch nichts am Hut, und dabei schmeißt die Person in der Kabine nebenan gerade die Pillen ein. Man weiß es nie. Mhm. Aber wichtig für den Stand, den die deutsche Leichtathletikjugend da betreibt, ist auch, dass auch Trainer oder Familien oder Eltern an den Stand kommen dürfen und sich informieren dürfen. Und eben, wie ich gerade gesagt habe, wichtig ist auch das persönliche Umfeld der Person. Und also wir sind nicht nur für die Athleten da, sondern eben auch für die Trainer. Die sozusagen auch darauf aufmerksam machen, hey, guck mal oder guck mal genauer hin. Oder ja, eben das auch die oder Trainer. Oder unterstützt das nicht, wenn ihr das seht. Ja, es ist natürlich schwierig, jetzt als 20-Jähriger einem 60-jährigen Trainer zu sagen, der schon 40 Jahre im Geschäft ist, hey, mach das nicht. Aber wir können ihm zumindest darauf aufmerksam machen. Und gut, der Trainer ist hoffentlich daran interessiert, auch seinen Wissensstand zu erweitern. Genau. Und weil du noch eine letzte Sache, ich weiß nicht, gleich im Seminar, wie sieht es aus mit dem Kavaliersdelikt, was du angesprochen hast, beziehungsweise, ich zitiere, es ist kein Kavaliersdelikt. Was würde denn jetzt passieren, sage ich mal, jemanden in der deutschen Jugend, der jetzt bei der DM, bei der deutschen Meisterschaft mit teilnimmt, dort getestet wird, positiv, was passiert da? Also, was sind die Konsequenzen in Deutschland, beziehungsweise in anderen Ländern, sind die ähnlich? Es kommt ganz aufs Land drauf an. Es gibt natürlich erstmal die Sache, dass die Ergebnisse ungültig gemacht werden der Person, dass die Person disqualifiziert wird von den Wettkämpfen. Und dann kann es natürlich sein, wenn die Person noch einen höheren Rang hat, also zum Beispiel Kadermitglied ist, dass eben aus dem Kader gestrichen wird. Und auch nicht mehr reinkommen kann? Oder ist das dann, weiß ich jetzt nicht. Das ist manchmal einfach auch leistungsabhängig oder wie die Person Reue zeigt. Und dann gibt es natürlich einen festgelegten Strafenkatalog, nach der die Person dann suspendiert wird. Demnachdem, wie schwerwiegend der Fall ist. Ja, genau. Vergehen war, okay. Oh, okay, wieder was gelernt. Sehr schön. Mir sind noch 10.000 Sachen eingefallen, aber du musst auch gleich los. Und ich bedanke mich hier, wie gesagt, fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Und wünsche dir viel Glück für deine hoffentlich zukünftigen, baldigen Seminare. Und vielleicht kann ich mal selber mehr darüber hören, weil so viel weiß ich auch nicht drüber, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen Physio gehabt, aber das war's dann auch schon. Dankeschön. Ja, ich habe zu danken. Tschüss.